Ist Bitcoin für Kriminelle? Eines der am weitesten verbreiteten Missverständnisse über Bitcoin war von Anfang an, dass sich die Währung perfekt für Kriminelle und Terroristen eignen würde. Es wurden zahlreiche Presseartikel mit unbegründeten Behauptungen veröffentlicht, wonach Terroristen oder kriminelle Banden Bitcoin für ihre Aktivitäten verwenden. Viele dieser Artikel wurden später zurückgenommen, jedoch erst, nachdem sich dieses Vorurteil bereits in der allgemeinen Wahrnehmung einschließlich der von irregeführten Kriminellen festgesetzt hatte. Fakt ist jedoch, dass das Ledger von Bitcoin global zugänglich und nicht manipulierbar ist. Solange es Bitcoin gibt, wird das Ledger die Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion führen. Es ist nicht ganz richtig zu sagen, dass Bitcoin anonym ist. Es ist stattdessen eher pseudonym. Es ist möglich, aber nicht garantiert, Verbindungen zwischen realen Identitäten und Bitcoin-Adressen herzustellen, was eine vollständige Nachverfolgung sämtlicher Transaktionen einer Adresse ermöglicht, sobald ihre Identität feststeht. In Bezug auf die Anonymität ist Bitcoin so anonym wie das Internet. Es hängt davon ab, wie gut man sich versteckt und wie gut die anderen nachforschen. Doch die Blockchain von Bitcoin macht es viel schwieriger, sich im Web zu verstecken. Es ist recht einfach, ein Gerät, eine E-Mail-Adresse oder eine IP-Adresse zu entsorgen und sie nie wieder zu verwenden. Aber es ist sehr schwierig, die Spuren von Zahlungen an eine Bitcoin-Adresse vollständig zu löschen. Die Blockchain-Struktur von Bitcoin eignet sich naturgemäß nicht ideal für den Schutz der Privatsphäre. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass es für keinen Verbrecher ratsam wäre, Bitcoin zu verwenden, wenn dadurch ein Opfer geschädigt wird. Der pseudonyme Charakter von Bitcoin bedeutet, dass Adressen auch viele Jahre nach der Begehung eines Verbrechens mit realen Identitäten verknüpft werden können. Die Polizei oder die Opfer und die von ihnen beauftragten Ermittler können auch viele Jahre nach der Straftat noch Hinweise auf die Identität des Verbrechers finden. Die Zahlungsspur von Bitcoin selbst war der Grund dafür, dass viele Online-Drogenhändler identifiziert und ertappt werden konnten, weil sie im Zuge des Bitcoin-Hypes dachten, dass alles vollkommen anonym zugehen würde. Bitcoin ist eine Geldtechnologie und Geld ist etwas, das von Kriminellen jederzeit genutzt werden kann. Geld kann in jeder Form von Kriminellen oder für Straftaten verwendet werden, aber das dauerhaft fortbestehende Bitcoin-Ledger macht die Währung besonders ungeeignet für Verbrechen mit Opfern, die voraussichtlich Ermittlungen anstellen werden. Bitcoin kann nützlich sein, um ein Verbrechen ohne Opfer zu begehen, bei dem niemand versucht, die Identität des Kriminellen zu ermitteln. Blendet man jedoch die staatliche Propaganda des 20. Jahrhunderts aus, dann gibt es so etwas wie ein Verbrechen ohne Opfer nicht. Wenn eine Handlung kein Opfer hat, ist es kein Verbrechen, unabhängig davon, was einige selbstgefällige Wähler oder Bürokraten über ihr Vorrecht glauben möchten, die Moral der anderen bestimmen zu können. Für diese illegalen, aber durchaus moralisch vertretbaren Handlungen könnte Bitcoin nützlich sein, da es keine Opfer gibt, die versuchen könnten, den Täter zu ermitteln. Die durchgeführte harmlose Handlung taucht in der Blockchain als einzelne Transaktion auf, die eine Vielzahl von Ursachen haben könnte. Man kann also davon ausgehen, dass Verbrechen ohne Opfer wie Online-Glücksspiele und die Umgehung von Kapitalkontrollen Bitcoin verwenden könnten, aber Mord und Terrorismus eher nicht. Der Drogenhandel scheint sich teilweise in der Bitcoin-Blockchain abzuspielen, obwohl dies wahrscheinlich eher auf das Suchtverhalten der Abhängigen als auf ein vernünftiges Urteilsvermögen zurückzuführen ist, wie die große Zahl der Bitcoin-Drogenkäufer zeigt, die von der Strafverfolgung identifiziert wurden. Während es zu diesem Thema kaum Statistiken gibt, wäre ich nicht überrascht festzustellen, dass der Kauf von Drogen mit Bitcoin viel gefährlicher als mit physischem staatlichem Geld ist. Das bedeutet, dass Bitcoin wahrscheinlich die Freiheit des Einzelnen erhöhen wird, ohne dass es ihm dabei leichter fallen dürfte, Verbrechen zu begehen. Bitcoin sollte nicht als furchterregendes Instrument, sondern als ein Werkzeug angesehen werden, das ein integraler Bestandteil einer friedlichen und gedeihlichen Zukunft sein kann. Eine der bekanntesten Verbrechensarten, bei der Bitcoin in der Tat stark genutzt wurde, ist Ransomware. Dabei erfolgt ein unbefugter Zugriff auf einen oder mehrere Computer, bei dem die Dateien der Opfer verschlüsselt werden. Der Erpresser gibt die Daten erst dann wieder frei, wenn man ihm einen bestimmten Betrag, normalerweise in Bitcoin, zahlt. Obwohl es solche Formen der Kriminalität schon vor Bitcoin gab, lassen sie sich seit der Erfindung von Bitcoin bequemer handhaben. Dies ist wohl das beste Beispiel dafür, wie Bitcoin kriminelle Aktivitäten ermöglichen kann. Es lässt sich dadurch aber auch leicht nachvollziehen, dass diese Ransomware-Straftaten darauf beruhen, Schwächen in der Computersicherheit auszunutzen. ein Unternehmen, dessen gesamtes Computersystem von anonymen Hackern gesperrt werden kann, die ein paar tausend Dollar in Bitcoin als Lösegeld verlangen, hat weitaus größere Probleme als nur diese Hacker. Der Anreiz der Hacker mögen die Tausenden von Dollar sein, aber der Anreiz für die Wettbewerber, Kunden und Lieferanten des Unternehmens, Zugang zu diesen Daten zu erhalten, kann viel höher sein. Was die Bitcoin-Ransomware im Grunde ermöglicht hat, ist die Erkennung und Aufdeckung von Sicherheitsmängeln in Computersystemen. Dieser Prozess führt dazu, dass Unternehmen bessere Sicherheitsvorkehrungen treffen und die Computersicherheit insgesamt als Branche wächst. Das heißt, Bitcoin ermöglicht die Monetarisierung des Marktes für Computersicherheit. Während Hacker zunächst davon profitieren können, verfügen produktive Unternehmen langfristig über die besseren Sicherheitsressourcen.